sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa idha khasama fajal, wenn er diskutiert, wenn er streitet, dann übertreibt er in diesem Sinne, dass er zu beleidigen beginnt. Und wie viele von unseren Brüdern, Allah yahdihim, Allah soll sie recht leiten, wie viele unserer Brüder, Muslime, die haben diese Eigenschaft des Nifaks, a'udhu billah. Wenn er mit dir diskutiert, wenn er es mit den Beweisen aus dem Koran oder Sunna nicht mehr schafft, dann beginnt er zu beleidigen, dann beginnt er zu schreien, dann beginnt er zu sagen, du bist ein Jahil, du hast keine Ahnung, du hast nichts verstanden, du verstehst die Hadithe nicht des Propheten, alaihi salatu wassalam, du übertreibst, du bist ein Extremist, du bist so und du bist so. أتلمح يا أخي فجرا جديدا يبدع السحر أتلمح فتيا نور مشبوب السنابك أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتيا نور مشبوب السنابك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما hätten sie nur, also die Sündigen, hätten sie nur Allah subhanahu wa ta'ala drum gebeten, dass er ihnen verzeiht. Und wären sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, dass er Allah um Vergebung bittet, dann würden sie sehen, dass Allah derjenige ist, der die Reue annimmt und viel verzeiht. Subhanahu wa ta'ala. وقالوا لاجئ لما أضاعوا أرضه غدرا وقالوا لاجئ لما أضاعوا أرضه غدرا أتلمح يا أخي الفجر جديدا يبعث السحر أتلمحه فتي النور مشبوب السنابكرا ولكن يا أخي صبرا فشعبك لم يزل نسرا يحلق في سماء المجد يكتب به السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله الله بالحق والهدى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من اللي بريدة هات مشان بارك الله فيكم. دلوب unser Dank gebühren Allah subhanahu wa ta'ala alleine. Ihn, der Baraka wa ta'ala, beten wir ihn an. Und nur bei ihm suchen wir Zuflucht und Hilfe. Derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala recht leitet, er ist recht geleitet und keiner kann ihn in die Irre führen. Und derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala irre führt, keiner kann ihm den wahren Weg zeigen. Wir bezeugen, dass es keinen anderen Gott gibt außer ihn subhanahu wa ta'ala. Und dass nur er es verdient, angebetet zu werden. Und wir bezeugen, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diener Allahs ist und sein Prophet und der letzte aller Propheten. Wer Allah subhanahu wa ta'ala gehorcht und seinem Propheten alaihi salatu wasalam treu ist, der ist recht geleitet. Und wer sich von dem Propheten alaihi salatu wasalam abwendet, er schadet niemanden außer sich selbst. Wie ihr wisst, meine Brüder, barakallahu fikum, wir haben gestern mit Allahs subhanahu wa ta'ala Erlaubnis mit einem neuen Vortrag begonnen, mit einem neuen Thema, Tawhidullahi azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit, Einheit Allahs, der barakallahu wa ta'ala. Es gibt keinen Zweifel, dass dieses Wissen über Tawhid das allerbeste ist, was es unter der Sonne gibt. Kein Wissen und kein Ilm ist besser als der Tawhid. Deswegen rufe ich euch hiermit auf, diesen Tawhid zu lernen, weil wallahi, keiner wird in Jannah kommen, außer der, der Tawhid kennt und ihn in Praxis umsetzt. Jeder, der Tawhid nicht kennt und danach handelt, wird bestimmt in Jahannam sein, für die Ewigkeit. La hawla wa la quwwata illa billah. Meine lieben Brüder, Allah subhanahu wa ta'ala befehlt uns und sagt: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Und zeigt Reue, macht Tauba, ihr alle, o ihr Gläubigen. Zeigt Reue und macht Tauba für diese bösen Taten, die ihr gemacht habt. Wie viele Menschen sehen wir, er kommt zu einem Vortrag, aber sein Herz ist hart wie Stein. Diese Ayat, diese Verse und die Wörter Allah subhanahu wa ta'ala und die Hadithe des Propheten, die versteht er nicht. Die dringen in sein Herz nicht rein. Warum? Weil sein Herz von den vielen Sünden hart wie Stein geworden ist. Deswegen befiehlt Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir Tauba machen. Dass wir ihn darum bitten, dass er unsere Sünden verzeiht. Sonst werden wir nie ein Ders verstehen. Wir werden nie einen Vortrag verstehen. Und schon gar nicht diesen Vortrag, mit dem wir begonnen haben gestern. Das Thema ist Tawhid. Er wird es nie verstehen. Wegen seinen Sünden, sein Herz ist versiegelt. Wie der Prophet a.s. sagt, ein Diener Allahs macht eine Sünde. Und wegen dieser Sünde wird auf seinem Herz ein schwarzer Punkt geschrieben. Wenn er Tauba macht und diese böse Tat verlässt, wird dieser schwarze Punkt gelöscht. Wenn er aber immer wieder weitermacht, ohne Tauba und ohne Istighfar, wird das so lange passieren, bis sein Herz komplett schwarz bedeckt wird und versiegelt wird. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt über diesen Abd: Kella belrane ala kulubihi makanu yaksibun. Auf ihre Herzen wurden versiegelt, wurden schwarz eingepackt, wegen dem, was sie gemacht haben. Deswegen, wenn er zu einem Vortrag kommt, über Tawhid oder über Hadith oder über irgendwas anderes, er versteht überhaupt nichts. Er ändert sich nicht. Zwei Leute hören sich gemeinsam einen Vortrag an. Der eine wird immer besser. Sein Bart wird immer länger. Seine Gebete werden immer schöner. Er fastet immer mehr und mehr. Und der andere, er ändert sich nicht. Er kann sich von seiner Jahiliyya nicht lossagen. Er kann sich von seinen Sünden nicht lossagen. Er kann nicht loslassen und sagen: Ich lasse los das, was mich in Jahannam führt. Warum? weil sein Herz versiegelt ist. Nichts von diesen Wörtern Allahs, diese gesegneten, starken Wörter Allahs, sie kommen nicht in sein Herz rein. Deswegen sage ich euch und überliefere die Wörter Allahs. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Zeigt Reue. Macht Tauba, ihr alle, o ihr Gläubigen. Hoffentlich werden wir dadurch gerettet. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Und es gibt keinen Zweifel, dass die Sünden schuld dafür sind, dass wir die Religion nicht lernen können. Wir können nicht gelernt werden. Wir können nichts vom Islam wissen. Warum? Auch wenn wir etwas lernen, es nützt uns nichts. Wir werden es nicht in Tat umsetzen, wegen diesen Sünden, die wir haben. Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Idris, er kam zu seinem Sheikh, Waqiya ibn al-Jarrah, rahimahullah ta'ala. Und er schrieb ein Gedicht darüber auf und sagte, شَكَوْتُ إِلَى الْوَكِيِّ سُوءَ هِفْذٍ فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَآسِي فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْإِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِآسِي. Imam Shafi sagt, ich habe mich bei Waqiya, bei meinem Sheikh beschwert, dass mein Hifz schlecht ist. Ich kann nicht so gut etwas auswendig lernen. Etwas lernen. Ich kann es nicht in meinem Kopf behalten. Ich habe mich bei Waqiya über meinen Hifz beschwert. فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَآسِي. Und er hat mich aufgefordert, dass ich die Sünden lasse. Und sagte, dieses Wissen über Scharia, dieses Wissen von Allah Ta'ala ist das Licht und Allah Subhanahu wa Ta'ala gibt dieses Licht keinem Sündigen. Inna hadha al-ilma nurun wa nurullahi la yu'ta li'asi. Dieses Wissen ist das Licht, wallahi das wahre Licht. Das Licht auf diesem Weg der Dunkelheit. Wer es nicht hat, wallahi er wird irre gehen. Aber wer dieses Licht von Allah Ta'ala bekommt, er als einziger mit diesem Licht wird er den Weg zu Jannah finden. La hawla wa la quwwata illa billah. Dieses Licht ist von Allah und Allah gibt sein Licht keinem Sündigen. La hawla wa la quwwata illa billah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah. Wir haben keinen der Propheten geschickt, außer dass man ihm gehorsam ist. Jeder Prophet, den Allah subhanahu wa ta'ala zu den Menschen geschickt hat, er hat ihn aus einem Grund geschickt. Dass die Menschen sich ihm unterwerfen, dass sie gehorchen, subhanallah. Wenn er sie zu Allah ruft, wenn er sie in die Rettung ruft, dass sie ihm dabei gehorchen. Weil wer das nicht macht, er gehorcht nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Wie der Prophet alaihi salatu wasalam sagt, man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Der Propheten sallallahu alaihi gehorsam ist, er ist auch Allah gehorsam. La hawla wa la quwwata illa billah. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. Hätten sie nur, also die Sündigen, hätten sie nur Allah subhanahu wa ta'ala drum gebeten, dass er ihnen verzeiht, und wären sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen, dass er Allah um Vergebung bittet, dann würden sie sehen, dass Allah derjenige ist, der die Reue annimmt und viel verzeiht, subhanahu wa ta'ala. Deswegen, unsere Pflicht ist, dass wir dem Propheten alaihi salatu wasalam gehorchen und dass wir Allah darum bitten, dass er unsere Fehler verzeiht, dass wir dadurch unsere Herzen reinigen. Dann wird uns dieses Wissen, was wir lernen, von Nutzen sein. Dann werden wir es verstehen. Wie viele sogenannte Gelehrte reden über den Tauhid, aber sie verstehen ihn selbst nicht. Wie viele reden über Tauhid? Er ist im Parlament mit den Ungläubigen, mit den Mushrikin. Das bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz wegen seinen Sünden versiegelt hat. Deswegen versteht er den Tauhid nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns über eine Gruppe der Gläubigen und sagt, وَآخَرُونَ اِعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ. Und die anderen unter ihnen haben ihre Sünde zugegeben. Haben Allah subhanahu wa ta'ala ihre Sünde zugegeben? Wir haben gesündigt. Allah subhanahu wa ta'ala, wir bitten dich, dass du uns verzeihst. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. Und ihre Taten sind vermischt. Einige ihrer Taten sind schön und einige ihrer Taten sind böse. Das ist eine Art von Mu'minin. Das sind die, die am meisten Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten müssen, dass er ihnen die Sünden verzeiht, dass er ihre Herzen reinigt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat 60 Mal, in einigen Überlieferungen 100 Mal täglich Allah darum gebeten, dass er ihnen die Sünden verzeiht, obwohl dem Propheten sallallahu alaihi wasallam alle Sünden verziehen worden sind. Sogar in der Zukunft, falls etwas passieren würde, alles ist ihm verziehen, alaihi salatu wasalam. Sogar vor dem Islam, bevor Allah subhanahu wa ta'ala den Koran ihm offenbart hat, hat Allah ihn vor dem Sünden beschützt. In einer Nacht gingen die Jugendlichen auf eine Party und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging mit ihnen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm nicht erlaubt, dass er dort ankommt. Er hat ihn einschläfern lassen. Er ist eingeschlafen. Unterwegs ist er eingeschlafen. Sallallahu alaihi wasallam. Als er in der Früh aufgestanden ist, war schon alles vorbei. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn vor den Sünden beschützt. Sogar in der Zeit vor dem Islam. La hawla wa la quwwata illa billah. Und er, dem alle Sünden verziehen worden sind, er bittet Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihn verzeiht und dass er ihn reinigt. Was ist mit uns? Wieso verstehen wir diese ganzen Vorträge nicht? Über Tawhid, über Aqidah, über Dschihad. Wieso verstehen wir das nicht? Wieso wissen wir nicht, was Suhd ist? Wieso finden wir die Rechtleitung nicht? Wallahi, der Grund dafür sind unsere Sünden. Wenn wir die Rechtleitung wollen, Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht, der Barak wa ta'ala. Wenn wir sie wirklich wollen, die Rechtleitung, dass wir so leben wie die Sahaba, ridwanullahi alayhim, dass wir auf diesem Weg kämpfen und getötet werden, inshallah ta'ala, wenn wir das wirklich wollen, dann wird uns das Allah tabarakatala geben. Allah ist nicht ungerecht. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber wollen wir das auch wirklich? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die manche gute Taten haben und manche schlechte, aber die sind Mu'minin. Asallahu an yatuba alayhim, inna allaha ghafurur rahim. Hoffentlich wird Allah ihnen ihre Sünden verzeihen. Aus seiner Gnade, weil Allah ist gnädig und er ist derjenige, der viel verzeiht, tabaraka wa ta'ala. Deswegen müssen wir ihn darum bitten, dass er uns verzeiht. Der Prophet alayhi salatu wasalam sagt, Allah, wahrlich, streckt Allah tabaraka wa ta'ala seine Hand in der Nacht aus für diejenigen, die tagsüber gesündigt haben, um ihnen zu verzeihen. Allah tabaraka wa ta'ala wartet nur darauf. Er ist gnädig mit dir. Er will dich nicht bestrafen. Er wartet, dass du deine Sünden zugibst und ihn darum bittest, dass er sie dir verzeiht, damit er dich rechtleiten kann, tabaraka wa ta'ala. Für die Sünden, die du in der Nacht gemacht hast, streckt Allah tabaraka wa ta'ala am Tage, tagsüber seine Hand, um dir zu verzeihen. Und für die Sünden, die der Diener Allahs in der Nacht gemacht hat, Allah subhanahu wa ta'ala am Tag über, Allah subhanahu wa ta'ala streckt seine Hand in der Nacht aus, damit er dir verzeihen kann, subhanahu wa ta'ala. Allah liebt es, dir zu verzeihen. Deswegen bitte ihn drum und bitte ihn, dass er dir die Rechtleitung gibt und bitte ihn, dass er dich diese Religion verstehen lässt, so wie die Sahaba ridwanullahi alayhim sie verstanden haben. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht ungerecht. Wenn du die Rechtleitung willst, wird er sie dir geben. Er wird dich nicht irreführen. La hawla wa la quwwata illa billah. Falamma zaghu azaga Allahu qulubahum. Als sie den falschen Weg auserwählt haben, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihre Herzen irregeführt. Wenn du den falschen Weg gehen möchtest, Allah subhanahu wa ta'ala wird dich den falschen Weg gehen lassen. Er wird dich noch diesen falschen Weg leiten, damit du am Ende in Jahannam kommst. Weil du wolltest es. Aber wenn du wirklich den richtigen Weg möchtest, den Weg der Propheten, den Weg der Gelehrten, den Weg der Mujahideen, dann wird dich Allah tabaraka wa ta'ala diesen Weg rechtleiten mit Allahs tabaraka wa ta'ala Erlaubnis. Allah wird dir keinen Unrecht tun. La hawla wa la quwwata illa billah. Viele Menschen glauben, dass indem sie ihre Tauba, ihre Reue für später aufheben, sie glauben, sie können damit gerettet werden. Nein, wallahi, sie werden nicht gerettet, sondern sie werden bestraft. weil sie absichtlich Sünden machen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّمَ تَوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. Allah subhanahu wa ta'ala wird die Reue annehmen von denjenigen, die eine Sünde begehen aus Unwissenheit und dann in der nächsten Zeit Taube machen, so schnell wie möglich danach Reue zeigen und sich verbessern. Subhanallah. Denen wird Allah subhanahu wa ta'ala verzeihen. Er hat es vergessen. Er hat es nicht gewusst. Aus Unwissenheit hat er eine Sünde begangen. Aber schnell danach hat er Taube gemacht. Hat er Reue gezeigt und hat Allah darum gebeten, dass er ihn verzeiht. Wie hat er das gemacht? Wie wird Allah einen verzeihen, einen Muslim? Indem er mit seinem ganzen Herzen Reue zeigt und es bereut für das, was passiert ist. Indem er sofort verlässt und fest entschlossen ist, nie wieder zu dieser Sünde zurückzukehren. So einem wird Allah Ta'ala verzeihen. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ عَلَى الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ. Und Tauba wird nicht denjenigen passieren, oder Allah wird nicht die Reue von denjenigen annehmen, die Sünden begehen, hatta ya'ti ahaduhumul maut, bis einem von denen der Tod kommt. Qala tubtu al'an, dann sagt er, jetzt mache ich Reue, jetzt mache ich Tauba. Zu spät. Der Tod ist schon da. Es ist schon zu spät schon für deine Sünde. Für deine Tauba, für die Sünden, die du gemacht hast. Subhanallah. Es ist schon zu spät für dich. Der Tod ist gekommen. Es gibt keine Tauba mehr. Aber wir, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns seine Gnade erwiesen, als der Prophet a.s. sagte, die Tauba wird nicht aufhören. Allah wird nicht aufhören, die Tauba von seinen Dienern anzunehmen, bis die Sonne vom Westen rauskommt. Oder bis die Seele in den Hals stecken bleibt. Bis die Seele hier kommt, dann wird die Tauba nicht mehr angenommen. Deswegen müssen wir das ausnutzen. Allah subhanahu wa ta'ala ständig darum bitten, dass er unsere Herzen reinigt. Dass er uns von den Sünden reinigt, die wir tagtäglich begehen. Wir sollen uns nicht wundern, dass wir nicht zwei Ayat auswendig lernen können aus dem Koran. Dass wir nicht eine halbe Seite auswendig können aus dem Koran. Dass wir nicht eine Seite lernen können. Wir brauchen monatelang für eine Seite auswendig lernen. Warum? Das sind die Sünden. Und du bittest Allah nicht, dass er sie dir verzeiht. Du reinigst dein Herz nicht. Das Herz ist wie eine Festplatte. Wenn du es mit Sünden füllst, es gibt keinen Speicherplatz mehr für Koran. Es gibt keinen Speicherplatz mehr für Zikr. Deswegen reinige dein Herz, damit es Platz für Tawhid gibt. La hawla wa la quwwata illa billah. Ich bitte Allah, dass er mir verzeiht und euch, meine lieben Brüder. Und ich bitte Allah, dass er allen Muslimen verzeiht. La hawla wa la quwwata illa billah. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Brüder, wie ihr wisst, die Eigenschaft der wahren Mu'minin, die wahren Gläubigen, eine dieser Eigenschaften ist die Tauba, dass die ständig Allah subhanahu wa ta'ala darum bitten, dass er ihnen verzeiht und die ständig Reue zeigen für das, was sie getan haben, weil sie, indem sie den Tauhid kennen, Allah subhanahu wa ta'ala Einzigartigkeit, indem sie den Tauhid kennen, haben sie auch gelernt, dass Allah der Einzige ist, der dir deine Sünden verzeihen kann. Sie wissen, die Mu'minin wissen, dass Allah der Einzige ist, der dir die Rechtleitung geben kann. Deswegen, meine lieben Brüder, lernen wir den Tauhid. Lernen wir den Tauhid. Lernen wir unseren Gott subhanahu wa ta'ala, wer er ist und was er von uns will. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Menschen nicht erschaffen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, unser Herrscher, der Herrscher des Himmels und der Erde. Ich habe die Menschen nicht erschaffen und die Djinn, außer wegen einem Grund, aus einem einzigen Grund hat Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nur, dass wir ihn anbeten, tabaraka wa ta'ala. Wie wollen wir Allah subhanahu wa ta'ala anbeten, wenn wir den Tauhid nicht kennen? Wie wollen wir Allah den einen, einzigen, und das ist Tauhid. Wie wollen wir ihn anbeten, wenn wir ihn nicht kennen, wie er ist und was er von uns will, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, der Mächtige, der Starke, der alles kann, der uns erschaffen hat, der uns das Leben gegeben hat und der den Tod bringt, der Baraka wa ta'ala. Der, der die Gesetze macht und der, der ein System für uns erschaffen hat. All das ist Tauhid. Wer etwas anderes will, außer dem System Allahs, der Baraka wa ta'ala, er ist kein Muwahid, sondern ein Mushrik, ein Kafir. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns recht leitet, dass er uns erleichtert, diesen Tauhid zu lernen und zu akzeptieren mit Allahs Erlaubnis. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir zu denen werden, die diesen Tauhid tragen, bis zu ihrem Tod. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir auf diesem Weg, dem Weg des Tauhids und der Sunnah, dass wir auf diesem Weg getötet werden, bi'iznillahi tabarak wa ta'ala. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch und allen Muslimen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Brüder und unsere Gelehrten aus den Gefängnissen des Taghuts befreit. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Mujahideen die Macht über die Tawagit gibt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die diese Religion verteidigen und helfen. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. داخل عيوننا بين كفنا يشيل الكنز قرآنا يشرق المستقبل الزاهي من عيوننا يسطع النور المبين بنور قرآنا يتلو الآيات يطرد ظلمة شجونا يحفظ الأحزاب تظهر قوة إيمانا يحفظ الأحزاب تظهر قوة إيمانا مخلص الأمة وأبوها اللي يصونونا لأجل يلبسهم من القرآن تيجانا عارف الأحدود من فوق ومن دونا زانها الله بالصلاح بل وفزانا زانها الله بالصلاح بل وفزانا طالب الحلقة مضى يمشي على هنا رايح المسجد يشع النور بركانا في لسانا وسط قلبه داخل عيونا بين كفنا يشيل الكنز قرآنا كل سطر من كتاب الله بعيونا يستقر بقلبه روحه وجدانا في حياته منهج القرآن قانونا سائر يطلب رضا الرحمن سبحانه سائر يطلب رضا الرحمن سبحانه طالب الحلقة مضى يمشي على الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Meine lieben Brüder im Islam, in vielen unserer Vorträge erwähnen wir immer wieder eine Gruppe, die zu den Feinden Allahs subhanahu wa ta'ala gehören. Und das sind die Munafiqin. Das sind die Leute, die sich ständig als Muslime ausgeben. Aber jedes Mal, wenn sie eine Gelegenheit finden, den Islam zu bekämpfen, diese Gelegenheit nutzen sie ständig aus. Wie ihr wisst, meine lieben Brüder, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt ständig diese Gruppe in seinem heiligen Buch. Diese Gruppe nennen wir nur und erwähnen nur aus einem Grund. Und das ist der, dass wir Angst haben, dass wir nicht zu denen werden und wir es gar nicht wissen. Und der zweite Grund, dass wir ständig aufpassen, dass uns diese Gruppe nicht schadet. Dieses Wort Munafik kommt von dem arabischen Wort Nafak und das bedeutet Tunnel. Und das kommt wieder, also hat seine Wurzeln bei einem Tier, das in der Wüste lebt. Und das ist die Wüstenspringmaus, die auf Arabisch Djerbua oder Djerbua heißt. Dieses Tier baut sich seine Bauten in der Erde, unter der Erde. Und sie hat immer einen Eingang und einen versteckten Ausgang, einen Notausgang, durch den sie immer flüchten kann. Aber der Ausgang ist nicht offen, dieser Notausgang ist oben zu. Deswegen, wenn ein Feind sie jagt, also das Tier, diese Wüstenspringmaus, sie rennt in ein Loch rein und durch diesen Notausgang rennt sie raus. Dieser Notausgang heißt Nefakatul Djerbua oder Nefakatul Djerbua. Der Notausgang von dieser Springmaus. Deswegen ein Munafik hat ständig einen Notausgang. Wieso gab es die Munafikin in Mekka nicht? Warum? Weil die Muslime in Mekka schwach waren. Aber als die Muslime einen Staat gründeten in Medina und stark wurden, diese Munafikin, die sich als Muslime ausgaben, aber in ihren Herzen den Kufr versteckt haben, waren verpflichtet, so einen Notausgang sich zu bauen. Warum? Sie sitzen immer auf zwei Sesseln. Wenn die Kuffar gewinnen, stellen sie sich auf die Seite der Kuffar. Wenn die Muslime aber gewinnen, kommen sie angekrochen und sagen, wir waren doch mit euch, wir sind doch Muslime wie ihr. Aber in Wirklichkeit verstecken sie den Kufr in ihren Herzen. Genauso wie dieses Tier. Sie haben immer einen Notausgang. Falls die Muslime gewinnen, stellen sie sich an die Seite der Kuffar und sagen, wir waren doch mit euch. Wir haben doch diese Terroristen bekämpft. Mit euch. Und wir wollten, dass sie sich dem System anschließen und anpassen. Aber sollten die Muslime gewinnen, sagen sie immer, wir sind doch auch Muslime. Wir waren auf eurer Seite. Nur waren wir nicht so mutig und stark, wie ihr es gewesen seid. La haula wa la quwwata illa billah. Wie ihr wisst, meine lieben Brüder, dieser Nifaq, er teilt sich in zwei Arten. Der Nifaq al-Irtiqadi und der andere al-Amali. Der erste ist der, der den Menschen zu einem Ungläubigen macht. Und das ist, dass der Mensch, also der Nifaq der Irtiqadi, dass der Mensch den Nifaq in seinem Herzen trägt, in seinem Glauben. Also äußerlich gibt er sich als ein Muslim aus, aber in Wirklichkeit in seinem Herzen ist er ein Ungläubiger. Das ist die erste Tat. Wer es hat, ist ein Ungläubiger und kein Muslim. Und der wiederum teilt sich in sechs verschiedene Arten auf. Der erste ist Takzibu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, dass man den Propheten sallallahu alaihi wa sallam für einen Lügner hält oder dass man ihn für einen Menschen hält, der nicht Prophet ist. Dass man sagt, der Prophet ist, er war ein guter Heerführer, er war ein mächtiger Mann, er war ein kluger Mann, aber dass er von Gott kommt, das ist zweifelhaft. Wer sowas glaubt, ist ein Kafir, auch wenn er es nicht sagt. Er ist ein richtiger Munafik. Oder Takzibu, die zweite Art ist Takzibu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Oder dass man als Lüge hält irgendeine Sache, mit der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist. So, dass man sagt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das nicht von Allah gehört. Oder Allah hat ihm das nicht offenbart, tabaraka wa ta'ala, sondern das ist aus seinem eigenen Kopf gekommen. Es ist sein eigener Ijtihad gewesen, dass er die Frauen bedeckt. Es ist sein eigener Ijtihad gewesen, dass die Männer Bart tragen. Es ist sein eigener Ijtihad gewesen, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Und das ist nicht von Allah gekommen. Das ist eine Lüge, das glaube ich nicht. Wer sowas sagt, ist ein wahrer Kafir in Äußerlichkeit. Aber wer etwas sowas in seinem Herzen trägt, dann ist er ein versteckter Ungläubiger. Also ein Munafik, la hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen jede Sache, die von Propheten alaihi salatu wasalam zu dir kommt, mit einer authentischen Überlieferungskette, also Silsila Sahiha, wenn sie zu dir kommt, bist du verpflichtet, danach zu handeln, auch wenn die ganze Welt nicht daran nach diesem Hadith handelt. Bist du verpflichtet, la hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, derjenige, der einen Hadith kennt und ihn als Sahih bezeichnet, aber nach ihm nicht handeln will, ist wie einer, der diesen Hadith als eine Lüge erklärt und bezeichnet, la hawla wa la quwwata illa billah. Die dritte Art von diesem Nifaq, also von diesem Nifaq al-Yatikadi, der große Nifaq, den die Menschen in ihrem Herzen tragen, ist Bugdu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Das ist der Hass zum Propheten alaihi salatu wasalam. Wie viele Leute bekennen sich zum Islam, aber wenn man den Propheten alaihi salatu wasalam nennt, wenn man nur seinen Namen nennt, er bekommt Gänsehaut aus Hass zu diesem Mann alaihi salatu wasalam. Wenn man nur den Prophet sallallahu alaihi wasallam nennt, wie er gelebt hat, wie er geschlafen hat, wie er gebetet hat, wie er gegen die Kuffar gekämpft hat, wie er geheiratet hat, wie er gegessen hat, wie er sich angezogen hat und wie er ausgesehen hat. Sobald diese angeblichen Möchtegern-Muslime seinen Namen hören, Muhammad alaihi salatu wasalam, bekommen sie Gänsehaut aus Hass zu ihm sallallahu alaihi wasallam. Sie hassen ihn in Wirklichkeit, weil sie nicht so sein wollen wie er, weil sie denken, dass jemand anderer besser ist als er, la hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen wer den Propheten sallallahu alaihi wasallam in irgendeiner Form hasst oder irgendwelche oder ihn als unsympathisch findet, alaihi salatu wasalam, soll wissen, dass er kein Muslim ist. La hawla wa la quwwata illa billah. Und jedes Mal, wenn wir solche Leute im Fernsehen sehen, ist es unsere Pflicht, sie als Ungläubige zu bekennen. Warum? Wenn einer im Fernsehen kommt, um den Islam zu erklären und sagt, ich bin in Wirklichkeit ein Gegner oder ich bin kein Freund vom Kopftuch oder vom Hijab, dann ist das ein Zeichen seines Kufrs, la hawla wa la quwwata illa billah. Oder wenn jemand kommt und sagt, ich bin kein Freund der islamischen Bewegungen heute. Was bedeutet das? Mafhumul Mukhalafa, du bist ein Freund der Bewegungen oder von denen, die diese Bewegungen bekämpfen. La hawla wa la quwwata illa billah. Wisst ihr, was diese Kuffar unter Integration verstehen, wenn sie sagen? Sie sagen, du darfst auf der Straße nicht an den Islam erinnern. Wir wollen nicht, dass du uns an diese terroristische Religion erinnerst, mit deinem Aussehen. Wir wollen dich auf der Straße nicht so haben. Wenn du so rauskommst und du uns an Mohammed erinnerst, du bist gegen die Integration, du willst dich nicht anpassen. Das meinen sie darunter. Aber sie sagen es offen nicht. Aber die Muslime verstehen es leider Gottes nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Die vierte Art von diesem Nifaq, der einen Menschen zu Kafir erklärt, ist Bugdu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dass man etwas hasst, egal was es ist. Wenn man etwas hasst, womit der Prophet sallallahu alaihi wasallam gekommen ist. Irgendeine Sache, egal was es ist. Du sagst, ich bin ein Muslim, aber diesen Bart hasse ich. A'udhu billah. Oder dass du sagst, ich bin ein Muslim. Aber diese kurze Bekleidung, die der Prophet s.a.w. den Muslimen befohlen hat, ich hasse sie. Oder dass du sagst, ich bin ein Muslim, aber ich hasse es, dass die Frauen so bekleiden wie die Frauen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ich will nicht, dass sich meine Frau wie Aisha bekleidet. Ich hasse das. Ich will nicht, dass sich meine Frau wie Fatima bekleidet. Ich will nicht, dass sich meine Frau wie Umm Salama oder Asma bint Abi Bakr oder irgendeiner der Frauen Ridwanullahi alaihin. Ich will nicht, dass sich meine Frau so anzieht wie die. Ich hasse das. Wer das gesagt hat, ist ein wahrer Ungläubiger. Und wer so einen Hass in seinem Herzen trägt, gegen eine Sache, mit der der Prophet s.a.w. gekommen ist, wegen einer einzigen Sache, ist ein Munafik in seinem Herzen, ohne Zweifel, la hawla wa la quwwata illa billah. Eine der Eigenschaften, die ihr kennt, von den Munafikin, sogar zur Zeit vom Propheten s.a.w., äußerlich waren sie auf der Seite des Propheten s.a.w. Aber jedes Mal, wenn sie sahen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Freunde von den Munafikin bekämpfen will, und das sind wer? Kuffar und Mushrikin und Yahud, haben sie sich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam losgesagt. Jedes Mal und versprachen den Kuffar, wenn euch Muhammad aus Medina vertreibt, werden wir mit euch mitgehen. Genau das gleiche machen sie heute. Und ihr seid die besten Zeugen dafür. Und das haben wir oft erwähnt und wir werden es immer wieder erwähnen. Auch wenn manche sagen, das ist gefährlich, was du sagst. Oder das ist gefährlich, was ihr da erzählt. Die Kuffar haben keine Chance gegen die Muslime, wallahi. Außer mit der Hilfe von Munafiki. Und wir sehen heute, wer bekämpft die Muslime in den muslimischen Ländern. In Afghanistan und in Irak und in Somal und in Tschetschenien. Wer? Die Munafikin. Weil die Kuffar haben keine Chance gegen Muslime. Die Kuffar haben keine Chance. Sie nehmen sich immer eine Gruppe von diesen Munafikin und hetzen sie gegen ihre eigenen Leute auf. Und sie machen das, weil sie glauben nicht an Jannah. Sie glauben nicht an Hurul Ain. Sie glauben nicht, dass sie Allah subhanahu wa ta'ala sehen werden. Sie glauben nicht daran. Sie glauben nicht, dass sie sich mit Muhammad s.a.w. treffen werden bei seinem Haud. Das glauben sie alles nicht. Die glauben nur an Geld. Sie glauben nur an Kursi, an ihre Sessel. Deswegen stellen sie sich ständig auf die Seite der Kuffar, um die Muslime zu bekämpfen. Wenn man sie äußerlich fragt, dann werden sie sagen, wir sind Muslime. La hawla wa la quwwata illa billah. Karzai macht sogar Fatiha vor dem Fernseher. Der tschetschenische Kafir, Ramzan Kadyrov, macht auch Dua vor dem Fernsehen. Und alle diese ganzen Kuffar und Munafikin, sie beten sogar, wenn sie am Flughafen ankommen, wartet auf sie eine Sejada, damit sie allen Muslimen präsentieren, wir sind auch Muslime. Wir sagen, nein, das heißt hier nicht. Nein, auf keinen Fall. Ihr kämpft zusammen mit den Kuffar gegen unsere Brüder. Es kann passieren, dass Muslime sich gegenseitig bekämpfen, wie das zur Zeit der Sahaba war und der Tabi'in, aus Fitna, oder wenn die Munafikin das Feuer der Fitna entfachen. Kann es passieren, dass Muslime sich gegenseitig bekämpfen, aber es kann niemals passieren, dass ein Muslim sich an die Seite der Kuffar stellt, um seine Brüder zu bekämpfen. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn er das tut, dann hat er den offensichtlichen Kufr und Nifaq begangen. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen vierte Sache. Wer eine einzige Sache von der Sunna des Propheten s.a.w. hasst und sie nicht akzeptiert, wenn er nicht danach handelt, ist es eine andere Sache. Wenn diese Sunna wajib ist, also der Prophet hat sie befohlen, wal-amr yaqtadi wujub, also der Befehl zieht mit sich die Pflicht. Wenn diese Sunna Pflicht ist und der Muslim sie nicht macht, dann hat er eine Sünde begangen. Aber wenn diese Sunna mustahab ist, also er kann es sich aussuchen, ob er sie macht oder nicht, also wenn er sie macht, dann hat er inshallah ta'ala ajr bei Allah tabaraka wa ta'ala. Wenn er sie aber nicht macht, dann wird ihn Allah deswegen nicht bestrafen. Weil das was? Weil das mustahab ist. Weil das eine Sunna in dieser Art und Weise, wie es die Fuqaha interpretieren, rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Aber einer, der sagt, ich hasse diese Sunna, auch wenn er danach handelt, wenn ein Mann ein Bart trägt, wegen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und sage, ich will dem Propheten damit ähneln und er hat es mir befohlen, aber in Wirklichkeit hasse ich diese Sunna, er ist ein Munafik, wallahi. Auch wenn er diese Tat macht, Wenn er sie aber nicht macht und sagt, ich kann es nicht machen, ich habe diesen oder, aber ich sehe, dass das eine Sunna ist und dass es eine super Sache ist und jeder, der es macht, ich bitte Allah, dass er ihn belohnt, er ist besser als der andere, weil der ist Muslim. Er macht es nicht aus irgendeiner Schwäche. Subhanallah. Aber der andere, er hasst es. Und deswegen ist er ein Munafik. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen akzeptiert, meine lieben Brüder, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam und liebt sie und hält sie für das beste System im Leben. Ihr müsst sie dafür halten. Weil derjenige, der sagt, das System oder die Lebensart des Propheten ist nicht perfekt, ist nicht in Ordnung, das ist ein Zeichen des Nifaks. Deswegen sage jetzt, mein lieber Bruder, und glaube fest daran, der Prophet alaihi salatu wasalam, Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wasalam, hat alles richtig gemacht. Und seine Sunna ist der richtige System des Lebens. Wer danach lebt, er hat es geschafft bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und auf dieser Dunya und auf der nächsten. Vielleicht wird er auf dieser Dunya getötet oder in Gefängnis gesteckt wegen dieser Sunna. Aber das ist wurscht. Das ist egal. Weil auf ihn warten, inshallah ta'ala, Hurul Ain, wegen seiner Stärke. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen akzeptiere sie, auch wenn du sie nicht in Praxis umsetzen kannst. Zum Beispiel, du hältst Niqab für Sunna. Du sagst, es ist Sunna, es ist nicht Pflicht, es ist Sunna. Aber du musst sagen, Wallahi, die es tragen, die sind inshallah ta'ala gute Mu'minin. Und ich bitte Allah, dass er sie belohnt, die es machen. Ich kann es vielleicht nicht machen, oder meine Frau kann es nicht machen, aus diesem oder aus einem anderen Grund. Aber das ist der richtige Weg. Auch wenn ich es nicht machen kann, Allah tabaraka wa ta'ala wird dich festigen und recht leiten. Aber wenn du sagst, das ist Takhalluf, das ist Zurückgebliebenheit, die sind zurückgeblieben, die leben im 14. Jahrhundert, das hat mit dem Islam nichts zu tun, wie das die heutigen Munafiken sagen, dann hast du verloren, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wenn du sagst, jede Sunna ist mehr wert, eine Sunna ist mehr wert als die ganze Welt, Wallahi. Eine Sunna, Praxis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die gesegnete Sunna, Sunna al-Mubaraka vom Propheten alaihi salatu wasallam. Jede ist mehr wert als die ganze Welt. La hawla wa la quwwata illa billah. Die fünfte Art von diesem Nifak, also von diesem Kufr im Herzen, ist Masarratu bin khifadi din al-Islam. Dass man sich freut, wenn die Muslime verlieren. Dass man sich freut, wenn die Muslime stagnieren, wenn sie zurückgehen, wenn sie runterfallen. Dass man sich darüber freut. Wenn du siehst, NATO hat die Muslime in Afghanistan bombardiert und viele Muslime sind getötet worden, du sagst, Alhamdulillah, es geschieht ihnen recht, diesen Terroristen. Wer das sagt, ist ein wahrer Ungläubiger. Wer sich freut, dass die Muslime eingesperrt werden. Wer sich freut, dass Muslime getötet werden. Wer sich freut, dass Musliminnen, muslimische Schwestern in Gefängnis gesteckt werden. Wer sich über all das freut, ist ein wahrer Munafik. Wer sich freut, dass die Kuffar Muslime auf die schlimmste Art und Weise foltern, ist ein Munafik, ohne Zweifel. Wenn du dich darüber freust, musst du wissen, dass irgendwas mit deinem Herzen nicht stimmt. Deswegen reinige es, bevor es Allah in Jahannam reinigen wird. Aber dann wird es zu spät sein, weil ein Munafik kommt nie aus dem Jahannam raus. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihnen versprochen, als er sagte, Al-Munafikuna fi darkil asfali minan nar, die Munafikin, die Heuchler, werden im tiefsten Abgrund des Jahannam sein, unter den Kuffar. Warum? Weil sie dem Islam ständig geschadet haben. Die Muslime haben ihnen geglaubt, weil wir glauben den Muslimen. Einen Muslim, der sich als Muslim ausgibt und sagt, ich bin ein Muslim, ich glaube an Allah, ich bete und faste und mache Hajj und mache Dua für Islam und Muslimin. Wir glauben in ihm, subhanallah. Weil grundsätzlich ist bei ihm was? Al-Adala und Amana. Dass er ein gerechter und vertrauenswürdige Person ist. Deswegen glauben wir ihn. Deswegen nützen die Munafikin immer das aus. Ich sage, schau, diese dummen Muslime. Ich gehe zu ihnen und sage, gib's mir ein bisschen was Geld. Und die geben alle, weil sie zweifeln nicht. Sie sagen, er ist ein Muslim, wir geben ihm Geld. Und dann steckt er das Geld in die Tasche und sagt, ha, so dumm sind die Muslime. Ich nutze sie aus. Er soll die Muslime ausnutzen. Aber Yawmul Qiyamah wird er für all das bezahlen. Bila Shek, Wallahi Ladim. Ohne Zweifel. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, wenn sich jemand darüber freut, dass die Muslime verlieren oder dass sie stagnieren oder dass sie einen Schlag von den Kuffar abbekommen, soll wissen, dass mit seinem Herzen irgendwas nicht stimmt. La haula wa la quwwata illa billah. Und die sechste Art von Nifaq ist Al-Karahiyatu li intisari dini al-Islam. Die sechste Sache ist, dass man es hasst, wenn die Muslime gewinnen. Dass man wütend und zornig wird, wenn die Muslime gewinnen. La haula wa la quwwata illa billah. Wie viele solche Munafikin gibt es heute? Wenn man ihn über die Amerikaner oder die Britanner fragt, dann redet er mit einem strahlenden Gesicht. Seine Augen strahlen vor Freude. Aber wenn man über die Muslime spricht, über die armen Muslime, dann ist sein Blick voller Hass auf sie gerichtet. La haula wa la quwwata illa billah. Wenn die Kuffar verlieren, ist er der Erste, der im Fernsehen kommt, um die Muslime zu kritisieren. Als die Kuffar die Muslime getötet haben, hat er wie eine kleine Maus in seinem Loch, hat er sich verkrochen und war ruhig. Aber als die Muslime den Kuffar es richtig gezeigt haben, kam er im Fernsehen und zu sagen, das was ihr macht, hat mit Islam nichts zu tun. Das dürft ihr nicht machen. Wo warst du vorher, um die Muslime zu verteidigen? Jetzt bist du gekommen, die Kuffar zu verteidigen? Wo warst du, um den Kuffar zu sagen, ihr seid Salimun? Allah wird euch inshallah ta'ala bestrafen. Wo warst du? Nein, erst dann, als die Muslime gewonnen haben, bist du aus deinem Hass rausgekrochen, um ihnen zu sagen, ihr seid Terroristen. Das was mit dem Islam, das hat mit Islam nichts zu tun. Das, was ihr macht, ihr tötet unsere Brüder, die Juden und Christen und die Kreuzritter, die blutrünstigen Monster. Das haben sie bewiesen in der Geschichte des Islams. Wenn es sich um Muslime handelt, dann gibt es keine Einigungen, dann gibt es keine Gesetze und es gibt keine Menschenrechte, wenn es sich um Muslime handelt. Da ist alles erlaubt bei den Kreuzrittern. La haula wa la quwwata illa billah. Und wie viele von denen sehen wir in den arabischen Zeitschriftungen, in den arabischen Zeitschriften, wie sie schreiben. Und das ist ein Zeichen des Nifaks. Die Amerikaner haben solche und solche Bomben, sie sind 7 Tonnen schwer. Wenn sie auf eine Stadt fällt, zerstört sie die halbe Stadt und sie kann so viele Häuser zerstören und ihre Durchschlagskraft ist so stark und die haben solche und solche Munition, und um die Muslime zu erschrecken, um den Muslimen Angst einzujagen, um sie zu demotivieren. Wenn die Muslime aber trotzdem gewinnen, kommen sie raus und schießen aus einem Bogen mit den Kreuzrittern auf die Muslime. La haula wa la quwwata illa billah. Deswegen, meine lieben Brüder, sollte jemand von euch, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch, und ich bitte dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen von diesem Nifaq reinigt, weil viele, die es haben, merken es gar nicht. Deswegen sage ich euch, meine lieben Brüder, schaut auf eure Herzen. Wenn jemand eine dieser Eigenschaften in seinem Herzen trägt, dann soll er sein Herz säubern, bevor es für ihn zu spät wird. Weil alle seine Ibadat, die er macht, werden von ihm nicht angenommen. La haula wa la quwwata illa billah. Deswegen bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir und euch verzeiht, meine lieben Brüder im Islam. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Muslimen hilft, egal wo sie sich befinden. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Brüder, die zweite Art des Nifaqs ist Nifaq al-Amali. Also das ist der Nifaq in den Taten, in den äußerlichen Taten. Oder besser gesagt, das sind Eigenschaften, die Eigenschaften von den Munafikin sind. Aber es muss nicht bedeuten, wenn ein Muslim sie hat, dass er ein Munafik ist. Sondern man sagt, er ist ein Sünder, er ist ein Fasik, wer diese Eigenschaften hat, weil die äußerlich sind in den Taten. Deswegen sagen wir, Nifaq al-I'tiqadi macht einen Menschen zum Kafir. Aber Nifaq al-Amali, also der Nifaq in den äußerlichen Taten, macht ihn nicht zu Kafir, sondern er ist ein schlechter Muslim. Oder er ist ein Muslim mit einigen schlechten Eigenschaften. Subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte in 2 verschiedenen Überlieferungen 5 davon. Als er alaihi salatu wasallam sagte, Ayatul Munafiki 3, إذا حدث كذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ وَإِذَا يَأْتُمِنَ خَانْ. Der Prophet a.s. sagt, die Zeichen eines Munafiks, also äußerliche Zeichen in den Taten, sind drei. Wenn er redet, dann lügt er. إِذَا حَدَّثَ كَذَبْ. Wenn er redet, dann lügt er immer. Das ist ein Zeichen des Nifaks, ein Zeichen des Munafiks. Deswegen, meine lieben Brüder, macht das nicht. Die Lüge ist in allen seinen Formen haram, außer in den Formen, die der Prophet, die die Scharia erlaubt hat. Wie zum Beispiel im Krieg. Oder wenn ein Muslim lügt, um zwei Muslime zu versöhnen, die sich verstritten haben. Oder wenn ein Mann zu seiner Frau lügt oder die Frau seinen Mann in bestimmten Grenzen, damit es nicht zu einem Feuer kommt. La hawla wa la quwwata illa billah. Und zu der totalen Trennung zwischen den zwei. La hawla wa la quwwata illa billah. Also wie gesagt, in bestimmten Grenzen. Wa idha wa'ada ahlaf. Und wenn er dir etwas verspricht, dann hält er sich nicht daran. Wenn er dir etwas verspricht, wenn er dir ein Versprechen gibt und sagt, Wallahi, ich mache es. Aber im Hintergedanken hat er schon vor, dich zu betrügen. Das ist eine Tat des Nifaks. Jeder, der es macht, hat eine große Sünde begangen. Das ist eine große Sünde. Also Fisk. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn aber einer dir verspricht und sagt, Wallahi, ich mache es, insha'Allah ta'ala, dann ist er mit diesem insha'Allah Schad gekommen. Aber mit der Voraussetzung, dass seine Nähe war, dass er dir hilft, wenn er die Möglichkeit hat. Wenn er aber es nicht kann, sein Versprechen zu halten in dem Sinne, dann hat er gesagt, insha'Allah ta'ala. So war Allah es, tabaraka ta'ala will, wenn Allah es will, werde ich das tun. Mit dem Hintergedanken also, mit der Absicht, mit der Nähe, dass er dich nicht, dass er dich nicht betrügt. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa idha i'tumina khan. Und wenn man ihm etwas anvertraut, er bricht sein Vertrauen. Wenn man ihm etwas anvertraut, er hält es nicht ein. Du gibst ihm etwas und sagst ihm, kannst du darauf aufpassen. Er vernachlässigt es, also in dem Sinne, dass das verloren geht. Der Prophet, sein Name war Emin, sein Spitzname war Emin, so haben sie ihn genannt, wegen seiner Amana, wegen seiner Vertrauenswürdigkeit, die er bei sich hatte, sogar Juden und Christen und Mushrikin kamen zu ihm, um ihn ihre Wertsachen anzuvertrauen, alayhi salatu wassalam. So eine Emana war er. Er würde nie jemanden betrügen. Oder wenn er etwas auf sich nimmt, darauf aufzupassen, er wird es niemals, niemals vernachlässigen, alayhi salatu wassalam. In einer anderen Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alayhi wassalam, wa idha khasama fajr, wenn er diskutiert, wenn er streitet, dann übertreibt er in diesem Sinne, dass er zu beleidigen beginnt. Und wie viele von unseren Brüdern, Allah yahdihim, Allah soll sie recht leiten, wie viele unserer Brüder, Muslime, die haben diese Eigenschaft des Nifaks, a'udhu billah. Wenn er mit dir diskutiert, wenn er es mit den Beweisen aus dem Koran oder Sunna nicht mehr schafft, dann beginnt er zu beleidigen, dann beginnt er zu schreien, dann beginnt er zu sagen, du bist ein Jahil, du hast keine Ahnung, du hast nichts verstanden, du verstehst die Hadithe nicht des Propheten, alayhi salatu wassalam, du übertreibst, du bist ein Extremist, du bist so und du bist so. Wenn er also diskutiert und wenn er streitet, dann übertreibt er. Er übertretet die Grenze und beginnt dich zu beleidigen. Das ist ein Zeichen des Nifaks. Deswegen, wenn du mit deinem Bruder diskutierst oder mit jemand anderem, dann darfst du die Grenze nicht überschreiten. Dass sich das aus einer Diskussion zu einer Schimpferei und Beleidigungen entwickelt. La hawla wa la quwwata illa billah. Sondern ein Muslim bewahrt immer seine Ruhe. Wenn du Beweise hast für das, was du sagst, dann komm damit. Wenn du keine hast, dann sag nichts ohne Beweis, weil Allah wird dich fragen. Und das war's. Aber dass du deinen Bruder zu beschimpfen und zu beleidigen beginnst, im Gespräch oder in einer Diskussion, dann musst du wissen, dass das ein Zeichen des Nifaks ist. Deswegen lass es sein. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa idha ahada ghadar. Und wenn er einen Vertrag schließt, bricht er ihn. Wa idha ahada ghadar. Wenn er einen Vertrag schließt, wenn wir uns etwas ausgemacht haben. Das sind unsere Voraussetzungen. Das sind die Punkte unserer Vereinbarung. und er sie dann bricht, dann soll er wissen, dass das ein Zeichen des Nifaks ist. Ein Muslim macht das nicht. Wir haben uns etwas ausgemacht. Wir haben einen Vertrag geschlossen. Ich und du, mein lieber Bruder im Islam. Deswegen soll sich jeder von uns beiden an diesen Vertrag halten. Und all die genannten Punkte des Vertrages. Wer absichtlich betrügt, dann soll er wissen, dass er eine Tat des Nifaks begangen hat. Und das ist eine große Sünde. Deswegen soll er Tauba bei Allah subhanahu wa ta'ala machen. Und Allah ist wahrlich der, der es liebt zu verzeihen und die Tauba seiner Ibad anzunehmen. La hawla wa la quwwata illa billah. Deswegen, meine lieben Brüder, bitte ich Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Herzen von diesen Nifakhan reinigt. Weil die Munafikin werden niemals aus dem Jahannam rauskommen. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die Munafikin bekämpfen. Mit den Wörtern und auf eine andere Art und Weise. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns hilft, dass wir den Islam verstehen, wie die Sahaba Ridwanullahi alayhim ihn verstanden haben. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir auch äußerlich keine Zeichen des Nifaks haben. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns davon reinigt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Islam und die Muslime hilft, egal wo sie sich befinden. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Brüder, die Muslime, rettet, egal in welcher Not sie sich befinden. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Schuyuch aus den Gefängnissen befreit. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er den Dschihad und die Mujahidin hilft und dass er die Flagge des Dschihads hoch über die Flaggen des Kufrs erhebt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu denen macht, die sich für diese Religion opfern werden. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mir verzeiht und euch, meine lieben Brüder und allen Muslimen. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-haqq thuri il waga burkana يا جموع الحق ثوري